Batman bei Facebook. In den USA ist der Hollywood-Gigant Warner Brothers jetzt in das soziale Netzwerk eingestiegen, um dort über die Facebook-Seite Filme zu verleihen. Seit gestern ist dort Christopher Nolans Film The Dark Knight online auszuleihen. Weitere Filme sind in der Warteschleife. Wie verändert das die Vertriebswege von Filmen? Das kann unser Filmfachmann Jörg Taschmann beurteilen. Schönen guten Tag. Guten Tag. In den USA kann man sich also den Batman-Film jetzt für $3,48 lang auf seine Facebook-Seite laden. Ist das eine weitere digitale Revolution? Es ist nur insofern eine Revolution, dass es eben das größte soziale Netzwerk ist, was das jetzt bereitstellt. Und das wendet sich natürlich in erster Linie auch an eine jüngere Generation. Diese jüngere Generation geht seltener ins Kino. Dieser jüngeren Generation ist es letztendlich auch egal, wie sie Filme konsumieren, wie groß der Bildschirm ist. Da muss das Kino als der größte Bildschirm einfach hat an Attraktivität verloren. Und man sieht es ja, dass Leute sich auch auf dem iPod oder auf dem iPad mittlerweile Filme anschauen. Also da hat natürlich Facebook eine Klientel, die auch für Warner hochinteressant ist. Wie teilt sich denn der Markt zurzeit auf? Wer und wie viele Menschen kaufen oder leihen Videokassetten und DVDs? Und wie viele Menschen bedienen sich bereits bei Verleihern, deren Filme man dann downloaden kann? Also das hängt auch noch ganz stark davon ab, wo wir uns befinden. USA. Also in den USA hat das zugenommen, das Online-Streaming und auch der Vertriebsweg durchs Internet. Zum Beispiel hat ja Apple dieses kleine Notebook herausgebracht ohne ein CD-Laufwerk. Das sind ja alles Tendenzen dafür, dass man immer mehr aufs Internet setzt. Die Amerikaner sind eh technikbegeisterter als zum Beispiel die Europäer. Da ist die Vernetzung einfach auch viel stärker. Da funktioniert das auch eher. Also zum Beispiel Netflix, die haben angefangen mit dem Verschicken von DVDs per Post und sind mehr zu einem Online-Anbieter geworden und werden es in diesem Jahr schaffen, dass sich mehr Leute, ihre 19 Millionen Kunden, die Sachen online anschauen, als dass sie sich noch DVDs per Post nach Hause schicken lassen. Schauen wir genauer auf Facebook. Welche Interessen hat Facebook an diesem Geschäft? Muss Mark Zuckerberg sich einfach noch ein bisschen was dazu verdienen oder gibt es andere Interessen? Also ich denke, das ist einfach ein Co-Interesse der großen Hollywood-Studios mit Facebook eben auch zusammen. Ich hatte es schon gesagt, man will diese junge Generation einfach noch näher an sich binden. Man weiß ja um den Suchtfaktor, den Facebook ausübt. Außerdem ist Facebook einfach hip und ich finde den Preis von $3 relativ teuer und ich bin auch erstaunt, dass es ein Film wie The Dark Knight ist, der nicht mehr neu ist, der überhaupt, also ich bin wirklich erstaunt, dass sie nicht einen ganz nagelneuen Film genommen haben, der noch überhaupt in keinster Weise vertrieben worden ist bisher. Ich kann es mir wirklich nur so erklären, dass dieser Hip-Faktor, den Facebook einfach hat, dass das neue Kunden generiert. Was ist denn das überhaupt für ein Film? Also The Dark Knight, das ist der letzte Film mit Heath Ledger, der danach ja tragisch verstorben ist. Das ist ein Actionfilm von Chris Nolan. Das ist intelligente Hollywood-Unterhaltung, aber es kracht schon mächtig in diesem Film. Schauen wir auf die andere Seite, auf das Hollywood-Studio Warner. Welche Interessen verfolgen die mit diesem Coup? Warner will Geld verdienen, egal wie, egal mit welchen Mitteln und sie fahren zurzeit auch konträre Strategien dafür. Sie pushen Blu-ray zum Beispiel, ein Film wie The Town unlängst erschienen, auf Blu-ray in einer halbstündigen längeren Fassung als auf der reinen DVD. Sie starten ihre Blu-rays mit Extras aus, die normalen DVDs nicht mehr. Sie versuchen also ein Medium zu pushen, das andere so ein bisschen abzuservieren. Andererseits hat Warner beschlossen, gewisse Katalogtitel nicht mehr weiter zu produzieren, das heißt gewisse Klassiker, die sich nicht so toll verkaufen, werden nicht länger produziert. Die werden nur noch digital vertrieben in Zukunft. Also man versucht bei Warner ganz unterschiedliche Strategien zu fahren, um mehr Geld zu verdienen. Und denen ist es letztendlich egal, wie sie das tun. Warner will Geld verdienen, Facebook natürlich auch. Gleichzeitig ist es für die auch eine große PR-Geschichte. Aber unterm Strich profitieren die Nutzer doch auch davon. Das geht ja alles sehr viel schneller, als wenn ich mir jetzt per Post eine DVD schicken lasse. Das ist zweifelsohne richtig. Man profitiert insofern davon, wenn man sofort etwas haben will, wenn man nicht mehr rausgehen will, zur Videothek nebenan, wenn man in ländlichen Gebieten wohnt. Es hat sehr, sehr viele Vorteile. Es gibt natürlich auch extreme Nachteile und es ist auch nicht so sicher, ob die Hollywood-Studios so gut beraten sind. Natürlich muss man, und das ist ganz wichtig, Wege finden, dass sich das nicht kopieren lässt, dass sich das nicht in irgendeiner Weise laden lässt. Aber da sind ja natürlich auch andere Hacker und andere Tüftler immer auch ganz schnell dabei, irgendwelche Programme zu entwickeln, dass auch ein Streaming letztendlich auf der Festplatte landet. Das hat man bei YouTube ja auch geschafft. Also ich weiß nicht, wie klug diese Strategie der großen Hollywood-Studios ist, alles so verfügbar zu machen. Noch klingt das so, als gäbe es bei der Geschichte keine Verlierer. Die Verlierer gibt es aber und die Verlierer werden definitiv die Kinos sein. In den USA hat es zum Beispiel die größte Videokette erwischt, Blockbuster Video. Die sind pleite gegangen, weil die nicht schnell genug umgestiegen sind auf Online-Video. Also diese Verlierer wird es geben und das werden eben die traditionellen Abspielstätten wie Kinos und Leihvideotheken sein. Batman bei Facebook. In den USA ist der Hollywood-Gigant Warner Brothers jetzt in das soziale Netzwerk eingestiegen, um über die Facebook-Seite eben Filme zu verleihen. Das ist das Thema unseres Gesprächs hier im Deutschlandradio Kultur mit unserem Filmexperten Jörg Taschmann. In vielen Bereichen haben wir ja über das Internet Zugriff auf Daten aus aller Welt. Aber die Online-Ausleihe, die ist ja jetzt nicht global möglich. Da gibt's Hürden. Genau, und das ist auch ein Grund, warum das forciert wird. Ich kann zum Beispiel nicht, wenn ich auf Amazon US gehe und da den Dark Knight zum Beispiel mir anschauen will, das wird nicht gehen. Es wird auch nicht gehen, wenn ich das über Facebook versuche. Über meine IP-Adresse bin ich ganz klar als Europäer identifizierbar und es geht noch nicht einmal, wenn ich in Deutschland sitze und auf die französische Homepage von Amazon gehen möchte, wo es auch möglich ist, beispielsweise Filme sich auszuleihen, also digital auszuleihen. Das ist im Interesse der großen Studios, die für jeden Markt ein eigenes Modell haben wollen, weil es gibt ja auch gigantische Preisunterschiede. In Indien ist ein Film sehr viel billiger als in den USA. Und das wird damit wieder ausgereizt. Man hat das immer versucht. Es gab auf den DVDs diese berühmten Regionalcodes, also eine amerikanische DVD ließ sich nicht ohne weiteres in Deutschland abspielen. Das konnte man sehr schnell aushebeln, aber bei Blu-ray zum Beispiel hat es wieder geklappt. Da hat man diese Regionalcodes wieder eingeführt und das Konkurrenzformat, was es einmal gab, HD-DVD, was frei war vom Regionalcode, das ist auch untergegangen und auch nicht ohne Absicht. Also jeder sichert sich da seine Marktsegmente. Kommen wir auf Facebook zurück. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass dieses Modell jetzt auch den europäischen Markt erreicht und verschiebt? Ich denke, das wird von der Durchdringung von Internet in den einzelnen europäischen Territorien sehr, sehr stark abhängen. In Deutschland ist zum Beispiel dieses ganze Video on Demand, dieses ganze Online-Streaming bei weitem noch nicht so populär. Da gibt es noch nicht die ganz großen Anbieter. Da wird man sich wahrscheinlich bei Facebook auch zurückhalten, bevor man damit anfängt. In Deutschland geht es auch noch den Videotheken relativ gut. Die hatten im vorigen Jahr ein gutes Jahr beispielsweise. Also ich denke, das wird ganz stark davon abhängen, wie stark es in den einzelnen Ländern eine hohe Internetanbindung gibt. Wie sieht überhaupt das Filmrepertoire bei den Online-Verleihern aus? Gibt es da auch Arthouse-Filme oder nur Blockbuster? Da gibt es fast nur Blockbuster und das ist auch genau das große Problem. Also Arthouse-Filme kann ich zum Beispiel nicht ohne weiteres mir streamen lassen. Ein zweites großes Problem sind die ganzen Vorteile, die natürlich DVD und Blu-ray haben. Es ist nach wie vor nicht wirklich möglich, dass ich mir Bonusmaterial anschauen kann. Das mit den Sprachfassungen klappt meistens auch nicht. Soweit ich weiß, sind die meisten Angebote in Deutschland auf die deutschen Fassungen beschränkt. Das heißt, die Vorteile, die DVD hatte, werden nicht unbedingt immer weiter ans Netz gegeben. Verändert das Online-Streaming eigentlich auch die Art, Filme zu gucken? Also ich gucke da mal kurz rein und mache nebenbei tausend andere Sachen. Filme gucken noch stärker ein Nebenbei-Medium? Das ist ja bei der jüngeren Generation der Fall. Wenn meine Tochter sich Serien, US-Serien über YouTube oder andere Anbieter anschaut, dann macht sie noch nicht mal das Fenster so groß auf in ihrem Laptop, dass sie ein Vollbild hat, sondern da laufen nebenbei noch der Messenger und tausend andere Dinge. Also dieses Multitasking, was viele Jugendliche heute schon betreiben, das wird dadurch wahrscheinlich noch verstärkt werden und Film wird immer mehr so in den Hintergrund verdrängt, genauso wie in Amerika in jedem Zimmer ein Fernseher steht, auch in der Küche und man dabei nebenbei kocht und Fernsehen schaut, wird man eben nebenbei tausend andere Dinge machen und mal nebenbei dann bei Facebook The Dark Knight schauen. Sie haben das schon angedeutet, Warner Brothers hat ja seine Sachen, seine Filme schon als App verkauft fürs iPod, für ein iPod und fürs iPhone. Das war ebenfalls dieser Batman-Film The Dark Knight und der Science-Fiction-Film Inception. Das klingt doch aber schon so, als seien Videokassetten und DVDs dann doch bald ein Auslaufmodell, auch wenn die jüngere Generation vielleicht für diese ganzen Nebenangebote, die eine DVD liefert, daran auch gar nicht so interessiert ist. Das ist genau das Problem. Man hat ja festgestellt, dass dieses Bonusmaterial, was mich natürlich als Filmkritiker, als Filmliebhaber äußerst erfreut, dass es äußerst wenige Nutzer gibt, die das wirklich wollen. Das ist ein Problem. Das zweite ist, die Studios haben ein Interesse daran, dass es immer weniger physikalische Medien gibt. Man versucht ja seit Jahren, die Filmkopie abzuschaffen, obwohl das sehr viel länger dauert als geplant. Also es soll keine 35 mm Kopie Kopien geben, das verursacht Transportkosten, diese Kopien können geklaut werden, die Internetpiraten, Filmpiraten können Zugriff auf diese Kopien erlangen, aber mit der Digitalisierung in den Kinos dauert es ja, es wird auch noch eine Weile dauern. Ähnlich ist es mit DVDs. Auch das ist ein physikalisches Medium, was Herstellungskosten hat, da muss ich teilen als Studio. Wenn ich das alles nur digital auf irgendeinem großen Server oder verschiedenen Servern habe und dann verkaufen kann, spare ich Kosten. Und das ist das Interesse, was die großen Filmstudios haben. Die Frage ist nur, ob das wirklich überall funktioniert. Neue Vertriebswege für das Heimkino in den USA verleiht Warner Brothers seine Filme seit gestern über Facebook. Neue Entwicklungen, die unser Filmexperte Jörg Taschmann bewertet hat. Danke fürs Gespräch.